Tag, mein Name ist Bulur. Ich bin die Diensthabende Arztin auf der Station und würde gerne das Erstgespräch mit Ihnen führen. Ist das Ordnung für Sie? Ja, natürlich. Okay, zuerst werde ich ein paar Fragen zu Ihrer Person stellen. Dann können wir Ihre aktuellen Beschwerden übergehen. Okay. Wie heißen Sie? Ich heiße Hans Schütze. Hans Schütze. Ja. Herr Schütze, könnten Sie Ihren Vor- und Nachnamen buchstabieren? Ja, natürlich. H A N S Tamam. mein Vorname. Mein Okay. Nachname ist S H U L T Z E. Schütze. Ja, Okay. sehr. Okay, Herr Schütze. Wie alt sind Sie? Ich bin 51 Jahre alt, Frau Doktor. Okay. Wann sind Sie genau geboren? Ich 2. Juli 1972. 70. Okay. Wissen Sie, wie groß Sie sind? Ich bin 67 Kilogramm. Sie bunun 60. Ja. Okay. Wie groß Sie sind? Wie Ein groß? Meter 76. 76. Ja. Okay. Ihre Gewicht ist 67. Ja. Okay. Wie heißt Ihr Hausarzt oder Ihre Hausärztin? Mein Hausarzt ist Herr Schmidt. Herr Schmidt. Ja. Mit T oder D Ende? Ende de Schmidt. Ende de. Okay, Schmidt. Wie sind Sie versichert? Gesetzlich oder privat? My Versichert ist von AOK. Okay. Okay, danke schön für diese Informationen. Und was führt Sie heute zu uns? Ja. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, Frau Doktor, ich habe seit heute Morgen starke Brustschmerzen. Brustschmerzen. Ja. Okay. Wo sind Sie, Ihre Schmerzen? Wo genau sind Ihre Schmerzen? Ich Können fühle mich hinter der Brust. hinter. Aber die Schmerzen, ich fühle ganz mein Brust, ja. Okay. Strahlen die Schmerzen auf in den Kiefer oder in den linken Arm. Oder im Bauch. Ja, Sie haben recht, Frau Doktor. Die Schmerzen strahlen linke Seite mein Oberarm und mein Kiefer. Okay. Haben Sie auch mit diese Schmerzen Übelkeit oder Emesis? Ich habe Emesis, aber ich habe keine Übelkeit. Okay. Wie sah Ihre Ich habe Erbrochenes keine, ich aus? habe keine Erbrochene. Ich habe nur Übelkeit. Nur Übelkeit. Okay. Ja. Nur Übelkeit. Okay. Aber Doktor, wissen Sie, ich habe sehr Sehr starke stark. Brustschmerzen. Okay. Ich würde bei Ihnen denkbar, wenn Sie mir eine Schmerzmittel geben, Doktor. Okay, Herr Schuster, wie stark sind Ihre Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, wobei 1 ist sehr leichte, 10 ist sehr starke Schmerzen entspricht? Ja, ich denke ungefähr 9 oder 10, ja. Okay, Herr Schulze, ich möchte unsere Gespräch hier unterbrechen und zuerst werde ich Ihren Vitalparameter überprüfen. Dann ich werde ein EKG, ich werde ein EKG schreiben und ich werde einen Zugang legen und ein Schmerzmittel geben. Warum werden Sie das Aufnahmegespräch unterbrechen, Doktor? Ich habe viel Angst. Ja. Werde ich sterben, oder? Nein, Schuster, ja, ich verstehe ganz genau, aber diese Situation kann gefährlich. Sie haben eine Herzstörung oder Herzerkrankungen. Ich möchte zuerst diese Situation so ausschließen. Ich möchte zuerst diese Situation ausschließen. Dann können wir unsere Gespräch weitergehen. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Dankeschön. Okay, fühlen Sie sich besser jetzt? Ich fühle mich jetzt besser. Dankeschön, Frau Doktor. Okay, Herr Schuster, Sie haben eine starke Brustschmerzen seit Ja, heute richtig. Morgen. Ja, richtig. Haben Sie zu Hause ein Schmerzmittel gegen diese Schmerzen eingenommen? Ja, ich habe viele Mal Ibuprofen, ja ungefähr zweimal 15 Milligramm aufgenommen, Mhm. aber es hat mir nicht geholfen. Okay, könnten Sie Ihre Schmerzen beschreiben? Sind die Schmerzen duruhende oder stehende oder birenende Schmerzen? Ich denke, die Schmerzen sind drückend, ja. Duruken. Ja. Haben Sie ähnliche Beschwerden früher gehabt? Ja, Doktor, Sie haben recht. Ich habe ähnliche Beschwerden ungefähr 2 Wochen beim Treppensteigen auf zweites Stock gehabt und ich habe eine Beschwerden vor 2 Wochen beim eine lange Laufen, ja. Okay, aber heute Morgen Ihre Schmerzen plötzlich aufgetreten. Ja, Sie haben recht. Diese Beschwerden hat nach dem Frühstück aufgetreten, ja. Okay, Sie waren in Ruhe. Okay. Ja, Sie haben recht, ja. Denken Sie oder gibt es etwas, was Schmerzen lindert oder verstärkt bis auf Bewegung? Ja, wenn ich beim Bewegung die Mhm. Schmerzen aufgetreten, ja, aber heute Morgen die Schmerzen treten in Ruhe auf, ja. Okay. Aber in der Verlaufszeit das Schmerzen immer geschlimmer wurden. Okay. Aber Sie haben diese Beschwerden vor 2 Wochen. Sie haben keine Beschwerden. Ja, Sie haben recht. Okay. Haben Sie Fieber? Ich habe Herr nicht Schusse. bemerkt. Ich habe nicht bemerkt. Ich habe nicht gemessen, aber ich fühle mich nicht fiebrig, ja. Okay, haben Sie Nachschweiß? Ja, Sie haben recht. Ja, ich habe Nachtschweiß, ja. Und Schlafstörungen. Ich habe viel Angst, Doktor. Ich werde sterben oder nicht. Letztes Jahr, meine Nachbarin hat an Herzinfarkt gestorben, ja. Deswegen habe ich viel Angst. Ja, Herr Schulze, jetzt gibt es keinen Grund für eine Sorge. Sie haben eine gute Entscheidung gehabt, so ins Krankenhaus zu kommen. Und Sie haben sie Sie sind jetzt in guten Hand und wir werden alle nötigen Untersuchungen und Behandlung machen. Okay, Sie haben Nachweis auch. Ja. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder Stuhlgang? Ich habe keine Probleme beim Stuhlgang, aber ich habe Probleme mit Wasserlassen. Ich muss mindestens zwei oder viermal auf den Toilette gehen nach am Nacht. Ja. Okay. Wissen Sie, Doktor, ich habe Stuhlgangskrankheit, ja. Okay. Seit wann haben Sie sogar Krankheit? Ja, es ist sehr lange, seit 4 Jahren, ja. 4 Jahren. Ja. Okay. Nehmen Sie eine Medikamente gegen Diabetes Ja, natürlich, Krankheit? ich nehme Metformin 640 Milligramm zweimal täglich ein. Okay. Am morgens oder? Morgens und abends. Okay. Haben Sie Herzrasen, Herzstolpern oder Herzklopfen? Nein, ich habe nicht bemerkt. Okay. Haben Sie Sodbrennen, Blähungen oder saures Ausstoßen? Ich habe nicht bemerkt, Doktor. Nein. Okay. Okay, kein Problem. Fühlen Sie sich voll und oder aufgebläht? Nein. Nein. Okay. Haben Sie Husten oder Atemnot? Ja, ich habe beim Belastung Husten, Dyspnoe, ja, Doktor. Atemnot. Seit wann haben Sie belastungsabhängig Atemnot? Es ist ungefähr 1 Monat, ja. Ein Monat. Ja. Okay, haben Sie für diese Beschwerden beim Hausarzt gegangen? Jetzt nicht, Doktor. Okay. Okay, haben Sie andere Vorerkrankungen? Bis auf Diabetes mellitus, bis auf Zuckerkrankheit, haben Sie zum Beispiel Ya Bluthochdruck ya, ya ich oder habe auch Bluthochdruck seit 5 Jahren, ja. seit 5 Jahren. Und noch etwas? Ja, ich habe Bluthochwerte. Auch seit ein paar Monaten Bluthochdruck. Bluthochwerte, Blutlipidwerte. Blutlipidwerte. Ja, Okay. ja. Blutfettwerte, ja, Entschuldigung. Okay. Seit wann haben Sie? Ein paar Monaten. Ein paar Monaten. Außerdem habe ich Nacken- und Rückenschmerzen seit 10 Jahren. Dagegen nehme ich bei Bedarf Ibuprofen 15 Milligramm ein oder zweimal Wochen, ja. Okay, 500 Ja, Milligramm. 500 Milligramm bei Bedarf, ja. Zwei oder dreimal per Woche, ja. Okay. Nehmen Sie andere regelmäßig Medikamente ein? Zum Beispiel. Ich nehme gegen mein Bluthochdruck Ramipril Tablet 10 Milligramm einmal täglich morgens. Okay. Nehmen Sie für Bluthochfettwerte. Ja, Simvastatin, Doktor, Simvastatin. Ich nehme Simvastatin. Okay, Aber welche Dosierung? ich kenne nicht wie Dosierung oder ja, ich kenne ja jetzt nicht. Ja. Okay, kein Problem. Ich kann lerne von Ihre Hausarzt. Würden Sie schon einmal operiert? Ich habe nicht operiert worden, nein. Okay, sehr gut. Rauchen Sie Schulze? Ja, leider ich rauche. Okay, wie viel Zigaretten rauche? Ich rauche 20 Zigaretten, ein Packung täglich, Okay, war. seit 20 Jahren. Also war es ja okay. Trinken Sie Alkohol? Ja, ich trinke jeden Abend ein Glas Wein. Ein Glas Wein. Okay. Ich habe eine Frage, Frau Doktor. Buyurun. Ich habe meine Nachbarin gehört. Ein Glas Wein jeden Abend ist sehr gut für mich, mein Herz. Ist es richtig oder falsch, Doktor? Herr Schuster, diese Informationen leider nicht richtig. Sie haben viele Risikofaktoren für eine Herzkrankheit. Sie rauchen und sie haben Bluthochdruck, Bluthochfettwerte und Zuckerkrankheit und Alkohol jeden Tag ist nicht eine gute Wahl für Sie. Ich empfehle Ihnen ich empfehle Ihnen Alkohol aufzuhören. Aufhören oder reduzieren? Es ist sehr schwer für mich aufzuhören, Doktor. Ja, mindestens reduzieren. Eine Woche, einmal ein Glas Wein pro Woche, aber nicht jeden Tag. Bitte, Herr Okay, Doktor. hätten Sie jemals Kontakt mit Drogens? Nein. Nein, okay, sehr gut. Gibt es in Ihrer Familie chronische Erkrankungen? Ja, mein Vater hatte einen Herzinfarkt und er sei daran gestorben. Okay. Und Ihre Mutter? Meine Mutter ist gesund. Gesund. Haben Sie Geschwister? Ich habe keine Geschwister, ich bin Einzelkind. Okay. Wann sind Sie vom Beruf, Herr Schütze? Ich arbeite als Lehrer. Lehrer. Ja. Sehr gut. Sind Sie verheiratet? Ja, ich bin verheiratet. Haben Sie Kinder? Ich habe zwei Kinder, eine Tochter, einen Sohn. Sind Sie gesund? Gott sei Dank, ja. Okay, sehr gut. Haben Sie irgendwelche Allergien oder Unverträglichkeiten? Allergie, ja. Ich allergisch gegen auf Hauptschnupfen. Abschnüffelung. Ja. Und wie reagiere Ihre Allergie auf? Ja, Tränen, Nase und ja, und Juckreiz. New Christ, okay. Sind Sie vollständig geimpft? Ja, ich bin vollständig geimpft. Ja, so Okay. wie dreimal gegen Covid-19. Okay. Waren Sie in letzten 6 Monaten im Ausland? Nein, ich bin immer in Deutschland. Okay, Herr Schütze, ich habe meine wichtigen Fragen gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen oder haben Sie Fragen an mich? Ja, was habe ich, Frau Doktor? Herr Schuster, ich denke, Sie haben Probleme mit Ihrem Herz, aber eine deutliche Diagnose zu stellen, müssen wir ein paar weitere Untersuchungen durchführen. Zuerst werde ich Körperli untersuchen und Blut abnehmen. Dann ihre Beschwerden werde ich ihre Beschwerden mein Oberarzt besprechen. Dann komme ich zurück und informiere sie. Muss ich im Krankenhaus bleiben oder ja, ich will. Sie sollen im Krankenhaus bleiben, um die weiteren Untersuchungen Wie durchzuführen. lange muss ich in der im Krankenhaus bleiben? Ja, ich denke, werden wir alle Ergebnisse innerhalb 2 Stunden bekommen. Mindestens sie bleiben. Sie müssen im Krankenhaus etwa 2 Stunden bleiben. Aber wenn die Ergebnisse was haben Sie eine Herzkrankheit? Müssen Sie im Krankenhaus bleiben. Ich meine, Sie sollen stationär aufnehmen. Okay, danke schön, Frau Doktor. Ich warte auf Sie. Okay. Ich möchte Ihnen einen neuen Patienten vorstellen. Haben Sie kurz Zeit für mich? Ja, bitte. Der Patient heißt Hans Schütze, ist 51 Jahre alt, 1,78 Meter groß und 77 Kilogramm schwer. Herr Schulze stellte sich heute bei uns wegen seit heute Morgen o da angina fo. Der Patient berichtet, dışmersin sein hinter dem Brust, retrosternal Brust da retrosternal Düşmersin zayen retrosternal. Dışmersin sein retrosternal und stra und dışmersin sein in den linken Arm in den Unterkiefer und im linken Oberbauch in im o im Epigastrium ausgestrahlt hätten. Dışmers intensitet Bu var. Ausstrahlung cümleyi bir daha söyleyebilir misiniz? Baştan dışı mercin zayyan sonra Ausgestrahlt ettim dedin. Evet, o yanlış oldu ya. Tekrar söylüyorum. Dışmersin sein hinter dem Brust, ich meine, dass diese Schmerzen sein retrosternal und Dışmersin hätten in den linken Arm, in den Unterkiefer und im Epigastrium ausgestrahlt. Dışmers intensitet liege bei 9 von 10. und der Patient sagte, er diese Gespräch nicht bis zum Ende aushalten. Nein. Oder ich habe die Patienten eine intravenös Schmerzmittel angegeben und eine Zugang legen, legend, legen, eine Zugang legen. Und ich habe eine EKG geschrieben. Und habe ich die Vitalparameter von Patienten überprüft. Die Schmerzen seien belastungsabhängig, wie Treppensteigen. Olmadı. Neyse. In der vegetative anamnese ergab Nachweis Nausea und schmerzbedingt und Insomnie und Inappetenz der Patient klagte über Insomnie aufgrund Nocturie. Darüber hinaus habe der Patienten Belastungsdyspnoe seit einem Monaten seit ein Monat oder ja er sei raha und er sei raha und er rahe ein 20 Zigaretten pro Tag seit 20 Jahren und er trinke ein Glas Wein jeden Tag und Drogenkonsum wurde verneint. Anne vor Erkrankungen leider er an Diabetes mellitus Typ 2 seit 4 Jahren und arterielle Hypertonie seit 5 Jahren Hyperlipidemie seit ein paar Monaten und Servikalgie und Dorsalgie seit 10 Jahren. Der Herr Patient Kollegen, Vorerkrankung wiederholen bitte. leide an seit 4 Jahren Diabetes mellitus Typ 2 und seit 5 Jahren arterielle Hypertonie und seit ein paar Monaten Hyperlipidemie. Und seit 10 Jahren Servikalgie und Dorsalgie. Burada seit 4 Jahren dediğiniz zaman 5'te Hender gibi, aufgetretener gibi bir şey söylemeniz lazım. Devam eden, 4 yıldır devam eden servikalgi gibi olması lazım. Leiden olmuyor mu? Leydan oluyor ama araya zayıf şey sıkıştırdığınız zaman onu başka bir şekilde yedirmeniz gerekiyor hastalığa. Onu bir kontrol edin. O forer kranken şeyini. Tamam. Zaydağın yerine başka bir, yani zayıtı bir yere sıkıştırdığımda an bir yere gidiyor o zaman. Onu mu demek Evet, istiyorsun? araya zayıf eklediğiniz zaman 4 yıldır var dediğiniz zaman o zaman 4 yıldır başlayan demeniz gerekiyor. Ya da direkt Eğer pasiyent Leydan tam arteriyeli hipertoni. Ama zayıf eklediğiniz zaman araya başka bir şey gerekiyor. Yardımcı. Evet, çok özür dilerim araya ben Bir girmiş olabilirim bakayım o ama zaman. Layde dedikten sonra Layde an dedikten sonra hastalığı getirmeniz lazım bildiğim kadarıyla. Layde an zayıf Layde zayıf şu an Evet. evet yani o anı hastalığın başına Hastanın koymak başına. gerektir diye biliyorum yani o yüzden bir araya girdim. Evet. Kusura bakmayın. Yok yok, öylesi daha mantıklı olabilir. Bir daha bakayım ben ona. Normalde ben şöyle söyleyeyim. Abi mi diyorsun? Por erkran konulante ea zayt füfyaren beştende arteriyel hipertoni zayt füyayaren beştende kopşu. Ama ben nante ile devam ettiğim için akuzatif bir şey gerekiyor. Yani sen farklı bir şekilde kullanıyorsun. Onu bir kontrol etmende fayda var. Bir bakayım abi ya. Okay. Und der Patienten nehme Ramipril 7 mg morgens und bei Bedarf Ibuprofen bei Bedarf 500 mg Ibuprofen und Simvastatin ein. Der Patient habe keine Gerçi dozuyorum kendinizi der Patienten habe die Dosierung von Simvastatin nicht erinnert. simvastatin. Dozuyorum zolta verdin. Ja, der Patient habe keine sormadım ama soracaktım. Keine Medikamente dabei, aber ich habe der Patientin gesagt, ich kann diese Informationen von Hausarzt kennenlernen. Wie sagen einfach, die Dosierung sollte geklärt werden. Nasıl? Bilmiyorum ki. Dozunu bilmiyorsanız ve sormayı unutmuşsanız, die Dosierung sollte geklärt werden diye sadece bir cümleyle ifade ediyorsunuz. Yo, ben de sordum ama hasta bilmiyorum dedi. Olabilir. O zaman ben Havuzaş'tan öğrenirim dedim. Geçtim onu. Tamam. Siz burada die Dosierung sollte geklärt werden. Dozu şey yapılacak, açıklanacak sonradan. Ya, okey. Tamam. Okey. Okey. Dur. Yani çok uzun cümleler kurmanıza gerek yok. Tek cümleyle bunu ifade edebilirsiniz. Okey. Diyorum zolte geklert verdin. Okey. Zor teklert verdim. Okey. Geklert verdim. Ja. Der Patienten habe keine Operationen geschickt. Er sei verheiratet, habe zwei gesunde Kinder und er arbeite als Lehrer. Er habe Rhinokonjunktivitis oder Rhinitis. Er habe Rhinokonjunktivitis, was durch tränende Augen und Juckreiz ausere, was sich durch Der Patient hat Pollenallergie, die sich als Rhinokonjunktivitis äußert. Nein, Haus Schnupfen. Hausschnupfen bedeutet Pollenallergie, Allergitis Renika, ja. Deshalb Rhinokonjunktivitis, nein. rhinica. Die sich als Rhinokonjunktivitis äußert. Ja. Relativ setze. Okay. Ja, ich verstehe. Er sei vollständig geimpft. Vollständig geimpft. Die Reiseanamnese war unauffällig. Dann die anamnestischen Angaben deuten am ehesten eine Myokardialinfarktus oder eine akut koronere sendrom hin. Ja. Nasıl akut koroner sendromu? Belki akut miyokardiyal infarktüs. Und o da Başka ne olabilir abi? nasıl stabil angina pektoris? Ya, anstabil hangi? Ya, angina pektoris. Okey. Ya, angina Angina pektoris hat zwei pektoris. Möglichkeiten. Stabil angina pektoris und unstabil angina pektoris. Ja, okay. Anstabil angina pectoris und als differenziell Warum Diagnosen denken Sie Myokard Infarktus? der Patient habe starke retrosternal Thorax Schmerzen und sormadım gerçi ama hat ein Angegefühl und Druck im Brust und ihre Schmerzenstrahlen typisches für eine Myokardinfarktus wie linken Arm und Hinterkiefer und Unterkiefer und Bauch und auch Schulter. Sie haben viele und er hat viele Risikofaktoren als Vorerkrankungen, arterielle Hypertonie, Diabetes mellitus oder Hyperlipidemie. Und sie haben auch vor 2 Wochen und er hat seit 2 Wochen ähnliche Beschwerden, aber diese Beschwerden waren belastungsabhängig. Jetzt diese Schmerzen seien plötzlich in Ruhe aufgetreten. Deshalb denke ich, dieser Fall ist akute koronare Syndrom. Hatte er familiäre Belastung? Ja, natürlich. Und sein Vater sei an Myokardinfarktus verstorben und er hat erblich Risikofaktoren auch. Und dieser Fall war Notfall, dieser Fall oder der Patient braucht Welche differenziell Diagnose die als Differentialdiagnosen kommen Aortendissektion Lungenembolie oder Ulkus ventriculi zur Abklärung der Beschwerden sollten die folgenden Maßnahmen durchgeführt werden. Zuerst würde ich yaptım ama bir daha söylemeyeyim. Zuerst würde ich die vital Parameter überwachen und ich würde den Patienten stationär aufnehmen und ein çekmiştim ama bir daha çekecek miyim? Und ein EKG und ich würde ein EKG schreiben. Deshalb ich würde einige Laborparameter überprüfen, besonders Herzenzyme oder Herzenzyme, Troponin, SK oder SKMB und LDH und großes Blutbild. Und Nieren und Leberwerte. Ich würde diese Parameter anfordern. Und ich werde eine Röntgen veranlassen. Ja. Welche Röntgen? Thorax und Abdomenröntgen. Warum? Die Röntgenaufnahme zeigt uns eine Perforation. Aber Sie haben keine Perforation als Differentialdiagnose. Ja, aber Ulkus peptikus meine Differentialdiagnose. Ulkus peptikus bedeutet Nicht perforasyon. Aber Ulkus peptikus, ulkus aort seksiyonunda görebilirim bence. Onun. Röntgenaufnahme zeigt uns die Luft und Wasser Grans und ich kann beurteilen die Struktur Herzen und die große Gefäße. Nein. İsterim ben bu hastadan diyor. Röntgen toraks und ich würde auch natürlich eine Ekokardiografi veranlassen. Veranlassın o da selbst durchführen. Nein, ich kann nicht selbst durchführen. Ich würde zuerst ein kardiologisches Konsil vorbereiten oder organisieren. In Notfall in Notfallaufnahme würde ich die Patienten für eine Angiografie vorbereiten. Nein. Gerçekten jeografi. Koronar anjiyografi. Gazın name işmeşte. Koronar Perkütan, transluminal, koroner angiyografi. ya perkutan PTCA. transluminal. Ya. İm Okay. stasyon Würden Sie der Patientin einweisen? Wie bitte? Welche Station? Station. Oder welche Teile im Krankenhaus? Der Patient soll im stationär Aufnahme im Kardiologie Abteilung in Kardiologie Abteilung. Wenn ich Sie hatten, ich würde den Patienten zuerst Katheteruntersuchungslabor einweisen, Ja. dann Koroner Intensivunit. Ja, okay, aber ich arbeite in Notfallsituation und ich denke, meine erste Aufgabe ist eine kardiologische Konsil veranlassen oder dann eine Kardiologe oder Kardiologin kann diese entscheiden treffen. Ich glaube. Aber ich muss, ja, ich weiß, muss ich alle Untersuchungen und notwendig Eingriff vorbereiten. Würden Sie in diesem Fall körperlich untersuchen? Ja, natürlich. Sie haben nicht gesagt. Ja, so erst. Welche körperliche Untersuchung Parameter beachten Sie? In diesem Fall beobachte ich zuerst, ja, ich beobachte zuerst allgemein Zustand beurteilen. Oder ich würde zuerst allgemein Zustand beurteilen. Dann ich inspiziere alle Gase Körper und ich auskultiere Herz, Lunge und Abdomen, ganze Abdomen. Und ich kann palpiere auf Lungen oder Abdomen. Aber die wichtigsten Untersuchung ist abhören, ist Auskultüre, dann Auskultüre von Hers, ich glaube. Kontrollieren Sie in diesem Fall der Bein. Derbar, ja, natürlich. Warum? Ja, ich denke, das ist eine akute Koroner-Syndrom, aber der Patient kann eine Herzinsuffizienz auch. Deshalb wir können einige Zeichen sehen am Bein, das Bein von Patienten kann gerötet oder Schwellung oder ja, Wenn Oberarm. der Patient gerötete, geschwollene Bein haben, was denken Sie? Ich denke, eine Gerinnungsprobleme, zum Beispiel PA, VK oder TVT, nein, TAVK? PA, VK, TAVK. VK oder TVT. Ich meine, diese Patienten haben eine Thrombose. Thrombose, der Patient kann eine Thrombose oder Gerinnungsstörung haben. Was macht TVT? TVT macht Kalte. Nein, tam tersi. Oder was verursacht TVT? Trombose, venöz, bir arteri onu mu demek istiyorsun? Wir haben gesagt, als differenzielle Diagnose denke ich pulmonäre Embolie. Ja, Lungenembolie. Was verursacht pulmonäre Embolie? Pulmoner Emboli ist eine TVT verursacht pulmonäre Embolie. o da nein PA Ja. ja Wie können Sie pulmonäre Embolie ausschließen? wir können einige Laborparameter überprüfen, Dedimer zum Beispiel und Zuerst. Zuerst Ja, welche Parameter? Dopplersonografie. Ich möchte nein. Nein. Puls. Ich kann wann ich kann überprüfen perifere Im Puls-Taste. Blut. Welche Parameter müssten Sie? Dedimer'den başka mı abi? Bilmem ne bakıyoruz. Blut gaz analiz. Ya bulut gaz analiz ya. Zerrüştik. Ya natürlich. In diesem Fall ya ich möchte ich Sie würde haben gesagt, als differenzielle Diagnose denke ich, ya. pulmonäre Embolie. Wie können Sie pulmonäre Embolie ausschließen? Şinelli blut gaz analizi. Kazanınız ya natürlich. Und Sie haben gesagt auch Ulkus ventrikuli. Wie können Sie Ulkus ventrikuli ausschließen? Zuerst möchte ich sicher über akut koronäres Syndrom und EKG, Ekokardiografie und Labor-Untersuchung diagnostizieren. Akut koronär Syndrom deshalb die Ulkus deshalb kann ich Ulkus ventriküli Zorce alsu silesin. Duyers mus iş koroner herskren kaiten ausilisin dan Ja. würde iş öze fage gasto Ja. dünoskopi ulkus ventrikülü Ja. ausilisin. Denken Sie in diesem Fall als Differentialdiagnose Herzinfüsiyens? Natürlich, oder tatsächlich denke ich, Herzinsuffizienz denke ich nicht eine Herzinsuffizienz, weil der Patient ist 41 Jahre alt und diese Beschwerden haben nur seit 2 Wochen und sie haben keine ähnlichen Beschwerden früher. Aber der Patient würde keine zweite Stockwerte Treppen steigen. Ja, aber seit 2 Wochen. Ja. Welche wichtige Fragen bei dem beim Anamnesegespräch fragen? Für Um Herz. eine Herzinfusion auszuschließen? Haben Sie eine Durchgefühl im rechten Oberbauch oder haben Sie eine geschwollene Bein zum Beispiel? Ich erwarte diese Zeigen oder diese Beschwerden beim Patienten, aber der Patienten habe keine diese Beschwerden. Können Sie flachlegen, wie viel Kissen müssen Sie zum Schlafen? Ja. Brauchen Sie in der Nacht frische Luft? Ja, ich Brauchen muss Sie wirklich. geschwollene Bein? Ja, Sie Und haben. haben Sie Herzrasen, Herzstolpern, Herzklopfern? Ja, ich habe diese Fragen gefragt, aber ja, Sie haben recht. Ich werde diese Informationen beim körperlichen Untersuchung stellen. Okay. Nach unserem Gespräch werde ich diese Fragen den Patienten stellen. Ja, Sie haben Nach recht. unserem Gespräch. Ja, ich weiß. Entschuldigung. Okay, vielen Dank, Herr Kollegen. Unser Gespräch ist beendet.